am 26. November. Manchmal sag ich mir, dein Schicksal ist einzig. Preise die übrigen glücklich, so ist noch keiner gequält worden. Dann lese ich einen Dichter der Vorzeit und es ist mir, als sähe ich in mein eigenes Herz. Ich habe so viel auszustehen. Ach, sind denn Menschen vor mir schon so elend gewesen? Am 30. November. Ich soll nicht zu mir selbst kommen. Wo ich hintrete, begegnet mir eine Erscheinung, die mich aus aller Fassung bringt. Heute, o Schicksal, o Menschheit. Ich gehe an dem Wasser hin in der Mittagsstunde. Ich hatte keine Lust zu essen. Alles war öde. Ein nasskalter Abendwind blies vom Berge und die grauen Regenwolken zogen das Tal hinein. Von fern sehe ich einen Menschen in einem grünen, schlechten Rocke, der zwischen den Felsen herumkrabbelte und Kräuter zu suchen schien. Als ich näher zu ihm kam und er sich auf das Geräusch, das ich machte, herumdrehte, sah ich eine gar interessante Physiognomie, darin eine stille Trauer den Hauptzug machte, die aber sonst nichts als einen geraden guten Sinn ausdrückte. Seine schwarzen Haare waren mit Nadeln in zwei Rollen gesteckt und die übrigen in einen starken Zopf geflochten, der ihm den Rücken herunterhing. Da mir seine Kleidung einen Menschen von geringem Stande zu bezeichnen schien, glaubte ich, er würde es nicht übel nehmen, wenn ich auf seine Beschäftigung aufmerksam wäre, und daher fragte ich ihn, was er suchte. »Ich suche«, antwortete er mit einem tiefen Seufzer, »Blumen und finde keine.« »Das ist doch die Jahreszeit nicht«, sagte ich lächelnd. »Es gibt so viele Blumen«, sagte er, indem er zu mir herunterkam. »In meinem Garten sind Rosen und je länger, je lieber zweierlei Sorten. Eine hat mir mein Vater gegeben. Sie wachsen wie Unkraut. Ich suche schon zwei Tage danach und kann sie nicht finden. Da draußen sind auch immer Blumen, gelbe und blaue und rote. Und das Tausendgüldenkraut hat ein schönes Blümchen. Keines kann ich finden.« Ich merkte was Unheimliches und drum fragte ich durch einen Umweg, »Was will er denn mit den Blumen?« Ein wunderbares, zuckendes Lächeln verzog sein Gesichte. »Wenn er mich nicht verraten will«, sagte er, indem er den Finger auf den Mund drückte, »ich habe meinem Schatz einen Strauß versprochen.« »Das ist brav«, sagte ich. »Oh«, sagte er, »sie hat viel andere Sachen, sie ist reich.« »Und doch hat sie seinen Strauß lieb«, versetzte ich. »Oh«, fuhr er fort, »sie hat Juwelen und eine Krone.« »Wie heißt sie denn?« »Wenn mich die Generalstaaten bezahlen wollten«, versetzte er, »ich wäre ein anderer Mensch.« »Ja, es war einmal eine Zeit, da mir es so wohl war. Jetzt ist es aus mit mir. Ich bin nun...« Ein nasser Blick zum Himmel drückte alles aus. »Er war also glücklich?«, fragte ich. »Ach, ich wollte, ich wäre wieder so«, sagte er. »Da war mir es so wohl, so lustig, so leicht wie einem Fisch im Wasser.« »Heinrich«, rief eine alte Frau, die den Weg herkam, »Heinrich, wo steckst du? Wir haben dich überall gesucht, komm zum Essen.« »Ist das euer Sohn?«, fragte ich, zu ihr tretend. »Wohl, mein armer Sohn«, versetzte sie, »Gott hat mir ein schweres Kreuz aufgelegt.« »Wie lange ist er so?«, fragte ich. »So stille«, sagte sie, »ist er nun ein halbes Jahr. Gott sei Dank, dass er nur so weit ist. Vorher war er ein ganzes Jahr rasend. Da hat er an Ketten im Tollhause gelegen. Jetzt tut er niemand nichts, nur hat er immer mit Königen und Kaisern zu schaffen. Er war ein so guter, stiller Mensch, der mich ernähren half, seine schöne Hand schrieb, und auf einmal wird er tiefsinnig, fällt in ein hinziges Fieber, daraus in Raserei, und nun ist er, wie Sie ihn sehen. Wenn ich Ihnen erzählen sollte, Herr...« Ich unterbrach den Strom Ihrer Worte mit der Frage, »Was war denn das für eine Zeit, von der er rühmt, dass er so glücklich, so wohl darin gewesen sei?« »Der törichte Mensch«, rief sie mit mitleidigem Lächeln, »da meint er die Zeit, da er von sich war. Das rühmt er immer. Das ist die Zeit, da er im Tollhause war, wo er nichts von sich wusste.« Das fiel mir auf wie ein Donnerschlag. Ich drückte ihr ein Stück Geld in die Hand und verließ sie eilend. »Da du glücklich warst«, rief ich aus, schnell vor mich hin nach der Stadt zugehend, »da dir es wohl war wie einem Fisch im Wasser. Gott im Himmel! Hast du das zum Schicksale der Menschen gemacht, dass sie nicht glücklich sind, als ehe sie zu ihrem Verstande kommen und wenn sie ihn wieder verlieren? Elender! Und auch wie beneide ich deinen Trübsinn, die Verwirrung deiner Sinne, in der du verschmachtest. Du gehst hoffnungsvoll aus, deiner Königin Blumen zu pflücken, im Winter, und trauerst, da du keine findest, und begreifst nicht, warum du keine finden kannst. Und ich gehe ohne Hoffnung, ohne Zweck heraus und kehre wieder heim, wie ich gekommen bin. Du wähnst, welcher Mensch du sein würdest, wenn die Generalstaaten dich bezahlten. Seliges Geschöpf, das den Mangel seiner Glückseligkeit einer irdischen Hindernis zuschreiben kann. Du fühlst nicht, dass in deinem zerstörten Herzen, in deinem zerrütteten Gehirne dein Elend liegt, wovon alle Könige der Erde dir nicht helfen können. Müsse der trostlos umkommen, der eines Kranken spottet, der nach der entferntesten Quelle reist, die seine Krankheit vermehren, sein Ausleben schmerzhafter machen wird, der sich über das bedrängte Herz erhebt, das, um seine Gewissensbisse loszuwerden und die Leiden seiner Seele abzutun, eine Pilgrimschaft nach dem heiligen Grabe tut. Jeder Fußtritt, der seine Sohlen auf ungebahntem Wege durchschneidet, ist ein Linderungstropfen der geängsteten Seele, und mit jeder ausgedauerten Tagereise legt sich das Herz um viele Bedrängnisse leichter nieder. Und dürft ihr das Wahn nennen, ihr Wortkrämer auf euren Polstern? Wahn! O Gott, du siehst meine Tränen. Musstest du, der du den Menschen arm genug erschufst, ihm auch Brüder zugeben, die ihm das bisschen Armut, das bisschen Vertrauen noch raubten, das er auf dich hat, auf dich, du Allliebender? Denn das Vertrauen zu einer heilenden Wurzel, zu den Tränen des Weinstockes, was ist es als Vertrauen zu dir, dass du in alles, was uns umgibt, Heil- und Linderungskraft gelegt hast, der wir so stündlich bedürfen? Vater, den ich nicht kenne, Vater, der sonst meine ganze Seele füllte und nun sein Angesicht von mir gewendet hat, rufe mich zu dir. Schweige nicht länger. Dein Schweigen wird diese dürstende Seele nicht aufhalten. Und würde ein Mensch, ein Vater, zürnen können, dem sein unvermutet rückkehrender Sohn um den Hals fiele und riefe: Ich bin wieder da, mein Vater. Zürne nicht, dass ich die Wanderschaft abbreche, die ich nach deinem Willen länger aushalten sollte. Die Welt ist überall einerlei. Auf Mühe und Arbeit, Lohn und Freude. Aber was soll mir das? Mir ist nur wohl, wo du bist, und vor deinem Angesichte will ich leiden und genießen. Und du, lieber himmlischer Vater, solltest ihn von dir weisen? Am 1. Dezember. Wilhelm, der Mensch, von dem ich dir schrieb, der glückliche Unglückliche, war Schreiber bei Lottens Vater. Und eine Leidenschaft zu ihr, die er nährte, verbarg, entdeckte und worüber er aus dem Dienst geschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühle bei diesen trockenen Worten, mit welchem Unsinn mich die Geschichte ergriffen hat, da mir sie Albert ebenso gelassen erzählte, als du sie vielleicht liesest. Am 4. Dezember. Ich bitte dich. Siehst du, mit mir ist's aus. Ich trag es nicht länger. Heute saß ich bei ihr, sie spielte auf ihrem Klavier mannigfaltige Melodien und all den Ausdruck. All, was willst du? Ihr Schwesterchen putzte ihre Puppe auf meinem Knie, mir kamen die Tränen in die Augen, ich neigte mich und ihr Trauring fiel mir ins Gesicht. Meine Tränen flossen und auf einmal fiel sie in die alte, himmelsüße Melodie ein, so auf einmal. Und mir durch die Seele gehen ein Trostgefühl und eine Erinnerung des Vergangenen, der Zeiten, da ich das Lied gehört, der düstern Zwischenräume des Verdrusses, der fehlgeschlagenen Hoffnungen, und dann, ich ging in der Stube auf und nieder, mein Herz erstickte unter dem Zudringen. »Um Gottes Willen«, sagte ich, mit einem heftigen Ausbruch hingegen sie fahrend, »um Gottes Willen, hören Sie auf!« Sie hielt und sah mich starr an. »Werther«, sagte sie mit einem Lächeln, das mir durch die Seele ging, »Werther, Sie sind sehr krank. Ihre Lieblingsgerichte widerstehen Ihnen. Gehen Sie. Ich bitte Sie, beruhigen Sie sich.« Ich riss mich von ihr weg und... Gott, du siehst mein Elend und wirst es enden. Am 6. Dezember. Wie mich die Gestalt verfolgt. Wachend und träumend füllt sie meine ganze Seele. Hier, wenn ich die Augen schließe, hier in meiner Stirne, wo die innere Sehkraft sich vereinigt, stehen ihre schwarzen Augen. Hier, ich kann dir es nicht ausdrücken, mache ich meine Augen zu, so sind sie da. Wie ein Meer, wie ein Abgrund ruhen sie vor mir, in mir, füllen die Sinne meiner Stirn.